Der Generalverband der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas veranstaltete am 21. Dezember vor dem Gebäude der Nationalen Vereinigung der Unternehmer in Seoul eine Kundgebung, auf der gefordert wurde, die Präsidentin Park Geun-hye sofort des Amtes zu entheben, diese Vereinigung für die Plutokratie und die regierende Partei der Neuen Welt aufzulösen. Dies ging aus der südkoreanischen Zeitung Nodonga Sege hervor. Nach einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Tongil News berief die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Park Geun-hye-Regierung am gleichen Tag vor dem Büro der Sonderstaatsanwaltschaft in Seoul eine Pressekonferenz ein und sprach sich entschieden für eine schnelle und unparteiische Ermittlung gegen die Verbrecher aus, die die Staatsgewalt missbraucht haben.